viel Gerede und zu wenig Geschrei. Tausend Dank für die zärtlichsten Küsse. 14 Tage, ohne es zu wissen, ohne traurig sein zu müssen. Nichts als Pustekuchen und Spielerei, zerrüttelt und Herzen ausgeschüttet, zerflogen und verflochten. Es wird noch gehen, wenn sie uns bloß nicht dabei zusehen, verehrt und gehasst, nur weil den anderen es nicht passt. Viel Gerede und so wenig Geschrei. Aufgewacht um 7 und Abfahrt war um 3. Liegen und fallen nimmt sich nicht sehr viel. Du weißt den Unterschied. Ja, ich weiß. Mich macht das nicht mehr sonderlich heiß. Viel Gerede und zu wenig Geschrei. Vertretbar im Sinne von Überleben. Mehr als geben ist doch nur nehmen. Kann es so sein, wenn man es nicht will? Dann wäre es endlich mal gut. Ich habe angefangen zu denken. Denken war schon immer schwach. Du warst da drin so gut. Viel Gerede und zu wenig Geschrei. Vertreiben wolltest du die Schmerzen. Nur Freude und Stolz sollten Platz finden in deinem runzligen Herzen. Es wird nicht aufhören, die Vorwürfe zu machen. Der Repeat-Knopf ist gedrückt und Zufallsmodus auch. Viel Gerede und zu wenig Geschrei. Alles gut? Meinst du wirklich? Es hört bloß auf zu fragen. Find's doch raus. Ich weiß, es ist nicht in Ordnung. Können es nicht ertragen. Du wirst geschockt sein. Das nächste Mal komme ich mit einem Stock heim. Gewalt ist keine Lösung, sondern nur Mittel zum Zweck. Vor solchen Sätzen habe ich keine Angst, solange sie nicht Wirklichkeit werden. Wäre ich ja noch in einem anderen Raum als hier auf Erden. Ist doch alles Schrott, all die sinnlosen Zweifel. 3-mal habe ich es dir gesagt, 10-mal hast du nachgehakt. Viel Gerede und so wenig Geschrei. Wo ich eigentlich hin? Wo ist das Ende? Ich hab eben was gesagt. Hör auf mit den Fragen. Du musst jetzt aufhören. Es gibt schlimmere Plagen. Nichts als Worte, so wertlos und nichts sagen, schauen sie drein. Zu viel Gerede und zu wenig Geschrei.